Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäcker Faust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Ronny? Ja? Willst du mit mir eine Metalband gründen? Wollen wir? Ich habe schon einen coolen Namen. Sag mal. Und zwar habe ich mir lange Gedanken gemacht. Und wie du weißt, war ich ja lange Zeit als Hirnchirurg unterwegs und Proktologe. Mhm. Und meine Metalband soll heißen Milena. Milena? Milena. Weißt du warum? Erzähl. Das ist der lateinische Begriff für Teerstuhl. Mhm. Also für sehr schwarzen Stuhl. Also mal. Ach so. Und ich würde die Band Milena The Dark Side of Shit, würde ich meine Metalband nennen. Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut und ist. Verstehst ne? du? Ja. Und das ja, auch ja. mit so einem abgefahrenen Schriftzug und schon läuft's. Das wäre gut. Ich bin dabei. Ich mache mir mal Gedanken. Ja, was du kannst schon mal einen Layout starten. Ja, genau. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Liebe Hörer da draußen. Weitere Elias, Folge. Du bist schon wieder gut dabei. Ich bin schon wieder voll drin. Ja, ja. Ich bin schon voll ins Thema eingestiegen. Sie hören Bäcker Faust, Ihr Musikmagazin. Musik und Ausrufezeichen, ja. Aber für was steht das Ausrufezeichen heute an diesem Tag? Ja, wir wissen es nicht. Und vielleicht machen wir daraus gleich eine kleine Raterunde. Ich werde mal etwas einbringen. Einen kleinen Einspieler? Einen kleinen Einspieler, den du wundervoll über Wochen vorbereitet und geschnitten hast. Oh ja. Und anhand des Einspielers kann vielleicht der ein oder andere schon ein kleines Thema erkennen. Hey Monica, Ramona, Bettina, Kavadali, User Q, Gabi, Klaus, Claudia, die Raspberry, Barbara, Caroline, Carolina, Lena, Charlie, Cecilia, Penny Lane, la la la la la. Könnte Schlager sein. Es könnte alles Mögliche sein, aber das, was mir auffällt, ist, ich fühle mich gerade wie bei einem der anderen Spartenradiosender, die natürlich bei weitem nicht so gut sind wie hier bei Radio Frei. Du meinst das Beste aus den frühen Das Beste 18. aus all den Jahren und ja, ja. Du kannst jetzt anrufen, wenn du Lied 3 und Lied 28 erkannt hast. Ja, das wäre Das schön. Ist unser Gewinnspiel am heutigen Tag. Ja, richtig. Aber ja, um was geht es? Wir lösen einfach mal auf, ja. Ihr habt es mitbekommen. Es geht heute um Namen. Musik und Namen. Musik und Namen ist heute unser Thema. Es ist, also ich habe in der Vorbereitung schon, ich habe mich diesmal tatsächlich vorbereitet, Applaus dafür. Ich habe gemerkt, es ist ein Thema, was sich wirklich sehr breit erstreckt von Geschichten, wie irgendwelche Personen in Liedern besungen werden, über Bandnamen überhaupt, über diverse Genre mit eigenem Namen, über bescheuerte Bandnamen, über unfassbar kluge Bandnamen. Es ist unendlich. Über Künstler, die ihren Kindern komische Namen geben. Es wird einfach, es wird eine erquickende Stunde. Ja, ich denke auch, was mir aufgefallen ist, das ist jetzt auch in dem Einspieler schon deutlich geworden, glaube ich. Es werden sehr viele Damen besungen. Tatsächlich. Ja. Es ist mir schwer gefallen, Herren zu finden. Also das heißt, Damen, die Herren besingen. Wir haben ganz häufig Herren, die Damen besingen. Ja, das stimmt. Aber Herren fallen so ein bisschen hinten runter, habe ich das Gefühl. Es liegt vielleicht auch daran, dass es die Männer deutlich breiter aufgestellt sind in der Musik. Ist so, Szene, ne? Leider. Ja, ist so. Und vielleicht sind die auch einfach ein bisschen schwermütiger dann, ne? Wenn irgendwas krachen geht, dann muss ich jetzt nochmal ein Lied Dann treiben. Muss ich nochmal einen schmettern. Wo das kann bei, sein. Dass das weibliche Geschlecht da eher so ist, dass die deutlich mehr drüber stehen und fester im Leben stehen. Aber der Mann, der natürlich hart sein will, singt dann doch nochmal ein kleines Klagelied zum Abschluss oder möchte mit der Musik vielleicht auch nochmal seine große Liebe ausdrücken. Wahrscheinlich ist es eine Trauerarbeit. Es ist eine Arbeit, ein Karneval der Emotionen. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war das, was ich so feststellen musste bei der Vorbereitung. Und Wollen wir mal wieder mit einem Thema einsteigen? Also das heißt mit einem bisschen Hintergrundinformationen. Ja, gerne. Du bist wahrscheinlich wieder im Theorieteil abgetaucht. Naja, so ein bisschen. Uns, also jetzt natürlich wieder eine ganze Schwarte an Informationen mitgebracht, die du heute Nacht noch in deinem Brockhaus nachgeschlagen hast. Genau, in den großen Metern Brockhaus. Also was habe ich gefunden? Ich habe mal ein bisschen nach Namenskunde geguckt und weißt du zufällig, wie der Begriff heißt in der Fachsprache? Namenskunde? In der Fachsprache? Mhm. Das ist die Onomatologie. Die Onomatologie. Ganz genau. Na, beschäftigt sich mit der Bedeutung, Herkunft und Verbreitung von Eigennamen. Und ist ein riesengroßes Feld. Kann man eigentlich auch nur ausschnitthaft behandeln. Und ich habe mir einen lustigen Teil ausgesucht aus dieser Namenskunde. Und zwar den Kevinismus oder den Chantalismus. Hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, ja? Ja, tatsächlich. Ja? Genau, richtig. Und das Witzige ist, es ist kein Fachterminus. Also der ist wohl entstanden auf einer Satire-Website. Unzyklopädia nennt die sich, ich war selbst noch nicht drauf. Und dort wurde Kevinismus definiert als die Unfähigkeit, menschlichem Nachwuchs menschliche Namen geben zu können. Ja, also die definieren das auch wirklich als Krankheit der Eltern. Ist das tatsächlich ein großes Problem unserer Zeit, ja? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, mir kommen schon sehr skurrile Namen unter. Ja, tatsächlich. Komme ich direkt im Anschluss dann. Ich glaube, wir spielen dann erstmal ein gutes Stück Musik und dann habe ich da auch noch wieder mal ein kleines Quiz vorbereitet für dich toll. Und für die Hörer das da draußen. Toll. Also, das hat ja häufig was, wenn es so um Namensgebung von Kindern zu tun, wenn es darum geht, dann schwimmt ja da häufig so mit, so die unteren sozialen Schichten, die vergeben dann eher, sehr exotische Namen. Ja, also vielleicht auch Namen aus überm Teich, also das heißt USA, irgendwie so in diesem Bereich angesiedelte Namen. Namen, die man aus Filmen kennt, die man von Stars kennt. Da muss man aber sagen, das ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Ja, also da gibt es wohl einige Studien zu, aber die sind, naja, halt nicht wirklich aussagekräftig. Ja, zu Recht, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob aus den fraglich oberen Schichten der Gesellschaft ein Name aus dem 12. Jahrhundert besser klingt. Das stimmt wohl. Aber was man rausgefunden hat, also ich habe hier eine Studie gefunden aus der Universität Chemnitz und die sagen halt, Namen sind keineswegs Schall und Rauch, ne, sondern die haben schon irgendwie, du gibst deinem Kind quasi irgendetwas mit. Ne? Ja. Und da steht, also wer Manuela, Silke, Uwe oder Olaf heißt, der wird quasi schon vom Wort her als alt wahrgenommen. So und als wenig attraktiv, als wenig intelligent. Wohingegen, wenn du Lara, Lukas oder Finn, wird genau das Gegenteil damit assoziiert. Die haben halt so ein paar Studien durchgeführt. Ja. Und auf die Universität Oldenburg hat das Gleiche gemacht. Die hat Vorschul- oder Grundschullehrerinnen gefragt zu Namen und konnte da feststellen, dass da sehr viele Namen vorurteilsbelastet sind. Was dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf deine Noten hat. Ne? Also die haben auffällig schlecht bewertet worden, zum Beispiel Namen wie Chantal, Justin, Dennis, Marvin, Jacqueline. So, da ist es halt laut Studie so gewesen, dass die Lehrer, Lehrerinnen vorsichtiger waren und gesagt haben, ja, schwierig. Und dann gab es halt Namen, die mit Freundlichkeit, mit Leistungsstärke assoziiert wurden. Und das waren dann bei den Jungs Alexander, Maximilian, Lukas. Und bei den Mädchen war das Charlotte, Nele, Marie. Ja, sowas in der Kategorie. Und die Barclay Bank ist so weit gegangen, die hat auch so eine Untersuchung zu Namen gemacht. Und die hat gesagt, nennen Sie Ihr Kind David oder Suzanne und es hat ausgesorgt für sein Leben. Ja, also das heißt, die das sind haben, quasi echte Erfolgstypen. Richtig, richtig. Die haben halt so ihre Datenbanken durchgeguckt. Wer sind da Millionäre? Wer hat es wirklich weit gebracht? Oder weit gebracht? Na gut. Das war David und Suzanne. David und Suzanne. Also einfach nur mal an euch da wobei draußen. Wobei ich glaube, dass das Übererfolgskind, was dann David Suzanne heißt, das wäre natürlich wär was. Dann natürlich der absolute. Das müsste man mal ausprobieren. Da kommen wir nämlich schon zum Problem, ne? Du kannst ja auch nicht jeden Namen vergeben. Das ist eine ganz traurige Kiste, aber du ich glaube, das werden wir erstmal nach einem kleinen Titel besprechen. Dann lass uns das mal nach einem Titel besprechen. Weil ich habe nämlich Bock auf Musik. Es dann, ist Sonntag. Dann leg mal los. Und du hast uns was Schönes mitgebracht. Was hast du denn hier dabei für uns? Ich habe uns mitgebracht von den Feisten den Song Ranjit. Dann und der hören passt wir mal wunderbar. Rein. Die Platte liegt auf dem Teller. Ab geht die Post. Viel Spaß. Ja, ist das nicht toll? Indische Musik von den Feisten mit dem Titel Ranjit. Und ich fand, das passt so wunderbar in die heutige Sendung rein. Die Namenswahl ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ja, wunderbar. Also erstmal vielen Dank für dieses wunderbare Musikstück hier an dem Sonntag, hier bei Bäckerfaust, Ihrem Lieblingsformat im Radio. Bei Radio Frei und natürlich auch für unterwegs als auf den Podcast-Geräten, natürlich. Ich ja, hab noch pass auf, jetzt komme ich auch mal ins Spiel. Los. Ich kann hier nicht immer nur sitzen und zuhören. Das ging mir früher in der Schule schon hart auf die Nerven. Jetzt will ich auch mal dran sein. Los, bitte. Jetzt schlägt meine Stunde. Quiz. Das Quiz. Pass auf. Ich habe dir was vorbereitet. Vornamen. Was ist erlaubt, was nicht? Oh, das passt ja. Ich bin vorbereitet. Pass auf. Fanta. Ist erlaubt. Ist verboten tatsächlich. Mad Eagle. Ist erlaubt. Ist tatsächlich erlaubt. Waldmeister. Oh, da bin ich raus. Ich würde sagen, ist verboten. Ist tatsächlich verboten. Bierstübel. Ist verboten. Ist zum Glück wirklich verboten. Dann Popo. Popo, glaube ich, habe ich gelesen, ist erlaubt. Popo ist tatsächlich, ist es schon... Aber da sind wir wieder beim Thema mit ist grenzgängig. Die Schwierigkeit, einen Namen zu finden. Winnetou. Ist erlaubt. Ja, ist super witzig. Es gibt tatsächlich einen Anwalt, der Winnetou irgendwas heißt und sagt, die Leute begegnen ihm meistens tatsächlich in seiner Kanzlei mit Hau. Das ist gut. Und er hat gesagt, er freut sich auch nach 30 Jahren. Er ist zufrieden mit seinem Namen? Er hat gesagt, er könnte sich nichts anderes vorstellen und ist stolz. Dann Atomfried. Sag mal nein. Ist tatsächlich nicht erlaubt. Judas. Ist auch verboten. Ist verboten, ja. Wirklich. Ja. Blaubeere. Ja, ist erlaubt. Ist wirklich erlaubt. Das ist verrückt. Warum auch nicht? Wenn Blueberry schon zugelassen ist, warum darf dann die Blaubeere nicht sein? Wenn vielleicht eine Blaubeere zuhört, bitte melden Sie sich doch einfach bei superheißerscheiß@gmail.com. Oh ja, wir könnten gerne mal eine Sondersendung machen zum Thema Mein Name ist Blaubeere. Ich würde mich freuen. Verleih nix. Das ist nicht erlaubt. Das ist wirklich nicht erlaubt, da finde ich super. Ja. Ich würde mein Kind gerne Verleih nix nennen. Allein aus Angst, wenn ich so überlege, was ich früher von meinen Eltern so an andere weitergegeben habe. Du meinst so gleich als Message mit in den... Ja, Verleih nix. Ja. Ist auch super, wenn da so irgendwo... Am Spielplatz stehst du und die Kinder teilen sich gerade Schäufelchen im Sandkasten und du verleih nix. Es gibt ja schon dieses Ansage. Ding, es gibt ja dieses Ding Jürgen von der Lippe. Ne? Ich hatte einen Hund, der hatte einen russischen Namen. Bleib da, komm her. Erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Aber ja, mach weiter. Apple ist erlaubt. Ist wirklich erlaubt. Ja. Na klar, also, ist ein tolles Produkt. Also. Ist das High-End-Produkt überhaupt. Aber es gibt auch noch Linux. Hanuta. Smudo. Smudo ist auch erlaubt. Ist erlaubt. Ja. Und mein Favorite ist Pepsi Carola. Ja. Pepsi Carola ist nämlich auch erlaubt. Tatsächlich erlaubt. Ja. Witzigerweise, weil Pepsi-Cola verboten ist, haben Eltern ihr Kind Pepsi-Carola. Kennst du die Geschichte? Du grinst schon so. Ich habe mich vorbereitet auf Namen. Und es ist sensationell. Pepsi-Carola, pass auf, ist im Jahre 59 geboren und der Konzern Pepsi hat 59 den, schon. Und der Konzern Pepsi hat der Familie 10.000 Mark gegeben, dass sie ihr Kind Pepsi-Carola nennen. Und Pepsi-Carola lebt immer noch in Hamburg und bis zu ihrer Hochzeit hat sie von Pepsi-Cola zu Weihnachten und zum Geburtstag immer Geschenke bekommen. Einmal im Jahr ein Fahrrad und natürlich eine Kiste Pepsi. Nein. Es ist kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. Und eine Puppe noch zusätzlich. Gab es auch noch jedes Jahr. Es ist völlig unklar. Ja, und sie selber sagt, sie ist zufrieden mit ihrem Namen und hat auch nie das Gefühl gehabt, dass ihre Eltern sie irgendwie gestraft hätten damit. Ich meine, gut, ich muss auch sagen, so die ersten 10 Jahre ist es schon auch geil, weil du kriegst ständig irgendwie ein Fahrrad hingestellt, ein neues, und kriegst irgendwie Spielzeug und kriegst Cola, allein Cola. Ich glaube, bis zu meinem 12. Lebensjahr durfte ich aus gutem Grund keine Cola trinken. Also ohne hier jetzt die große Kapitalismuskritik-Debatte vom Zaun zu brechen, aber es ist schon ja, schon deswegen, krass, aber bis 12 oder bis 10 ist das schon ganz geil. Bist du dann irgendwann Na, du reflektierst es ja nicht. Ja, natürlich, also du kriegst toll. Geschenke und darfst Cola trinken. Na klar. Hallo? Und du heißt wie Cola. Ich heiße wie Cola. Aber schön. Nicht schlecht. Ja, das war schon mein kleines Quiz. Genau darauf bezieht sich nämlich auch die Namensauswahl, die ich noch gefunden habe. Da muss ich einfach gleich anschließen, weil die Behörden sind nachlässiger geworden. Also es gibt mittlerweile Pumuckl, ist es möglich. Winnetou hat es schon gesagt, auch Tarzan gibt es wohl mittlerweile. Auch schön. Und in Berlin gibt es wohl ein Mädchen, das heißt Himmelblau. Himmelblau? Richtig. Blücherine habe ich noch gefunden. Ein schöner Name, Godpower. Godpower. Godpower, also G-O-D wie Gott. Godpower. Laser habe ich gefunden. Laser? Imperial Purity. Auch wirklich ein großer Name. Imperial Purity Schulze. Es ist wie Musik in meinen Ohren. Na? Dann habe ich Leonardo da Vinci Franz, den ich auch echt gut fand. Leonardo da Vinci Franz. Ja. Da sind wir wieder beim Thema. Das ist dann vielleicht auch ein Name, der eher aus der höheren Gesellschaftsschicht kommt. Ne? Aber ob der nun besser ist als ein James Dean. Ich werde auch vorsichtig. Ich habe noch eine Rapunzel gefunden. Nussi, was ich auch echt Nussi finde ich fand. Gut. Ja, also Nussi. Ist ein junger Name, ne? Ja, ja. Sind ja Nüsse und drin. Und Schokominzer. Schokominzer? Und auch Victualia. Victualia, Pippi Langstrumpf. Da sind wir bei Victualia, Pippi Langstrumpf. Schokominzer. Richtig, Rollgardiner und so weiter und so fort. Wunderschön. Ja. Also, das mal an dieser Stelle zu den skurrilen Namen. Also ich, wunderschön. Ja. Beeindruckend. Und da schließe ich mich direkt an, denn von den skurrilen Vornamen kommen wir zum Thema Musik und Bandnamen. Und um diese kleine Rubrik mit den schönsten Bandnamen und Co. einzuläuten, habe ich dir ein Stück mitgebracht von einer Band, die ich weiß gar nicht, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Auf jeden Fall ist der Name keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen. Sensationelles Punk-Trio, ich glaube aus Kiel oder Hamburg, auf jeden Fall irgendwo aus dem hohen Norden, haben sich mittlerweile, glaube ich, letztes Jahr war es getrennt, der Grund ist nicht so ganz bekannt, aber man muss sagen, sensationell, mischen irgendwie Punk mit so einem leichten Zug Elektro drin, aber so, also auch textlich ganz hohes Niveau, finde ich sensationell gut und leider nicht mehr live einsehbar. Ich bin gespannt. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen. Leg die Platte auf. Auch vom Album Postsexuell. Mit dem Titel Leb so, dass es alle wissen wollen. Es kommt. Ich will der Buhmann sein. Ich will der Buhmann sein. Es ist traurig, aber ich muss den Song leider ausfaden, weil er tatsächlich fast 8 Minuten geht und wir nur eine Stunde Zeit haben. Hier bei Radio Frei in ihrem Lieblingsradioformat Bäckerfaust an einem wunderschönen Sonntag. Das Problem ist, das Lied ist wunderschön, aber es ist leider zu lang. Wir kriegen sonst nichts mehr unter in unser kleines Stündchen. Wir wünschen uns endlich mal richtig marktkonform angepasste 3-Minuten-Lieder und nicht immer dieses Rumexperimentieren. Oder angepasste 3-Stunden-Sendung. Das kann natürlich auch sein. Das wäre auch schön. Das kann natürlich auch sein. Nee, aber ist immer schade, wenn wir ausblenden müssen, aber Also jeder, der mal nachhören möchte, alle Platten sehr lobenswert von der Band. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma-Pfeifen. Ich glaube, es gibt 3 Alben und 2 EPs auf dem Markt. Alles sehr empfehlenswert, leider nicht mehr live zu sehen. Kann man sich wirklich anhören. Also es ist schade, aber ist leider so. Aber dann kommen wir jetzt damit zu dem Thema tolle Punk, also vor allem aus der Punk-Szene gibt es halt wirklich wunderbare Wortkreationen. Und das glaube ich. Das Katapult-Magazin hat, es war vor längerem, ist mir das schon mal irgendwann zugespielt worden, eine schöne Landkarte erstellt mit Punk-Band-Namen und wo die dann herkommen, quasi, aus welchen Bundesländern. Hast du diese Landkarte vor mir? Die Landkarte habe ich jetzt gerade vor mir und da ist zum Beispiel aus MacPom Schlepphoden, finde ich zum Beispiel sehr gut. Aus MacPom Schlepphoden und Fußpilz. Dann haben wir solche Geschichten, gut, in Berlin, die atomaren Übermenschen, 3 Flaschen in der Plastiktüte, Pommes oder Pizza, die Trinkerkohorte haben wir da. Hier aus Thüringen ist aufgeführt das Pfandflaschenkommando. Okay. Das finde ich auch sehr gut. Arschtritt in die Fresse und einer meiner Highlights, den ich tatsächlich schon mal damals im Zentrum in Erfurt an einer Tür getaggt gesehen habe, war Gülleschiss. Die haben anscheinend dort auch mal gespielt, weil die haben ihren Namen dort nämlich an der Tür verewigt. Aber das war so, also muss man beim Katapult-Magazin einfach mal gucken. Wir hauen den Link auf jeden Fall mit unten drunter, dass man sich die Landkarte mal angucken kann, weil es macht einfach Spaß. Ja. Und genauso gibt es vom Katapult-Magazin die Metal-Namen. Da ist doch bestimmt auch einiges dabei. Also das bezieht sich jetzt natürlich dann vor allem auf deutsche Metal-Namen. Ja. Und da hast du sowas dabei wie unten in Bayern Vernichtung, Leichenmangel, Herbiss oder bei, was haben wir hier noch? Hier oben ist MacPom zum Beispiel, Aufe Omme oder Blutsturz. Dann Kommando Sprenggranate gibt es zum Beispiel noch. Oder 100.000 Tonnen Kruppstahl. Also es ist so, da ist, glaube ich, die Namen sind Programm. Da geht es zur Sache. Aber da sehen wir ja nur, dass die Namen halt schon was vermitteln. Ne? So, es entsteht halt sofort ein Bild irgendwie beim potenziellen Zuhörer. Der geneigte Helene Fischer-Hörer wird wahrscheinlich schon beim Namen dieser Bands das Radio auslassen. Richtig, beziehungsweise oder im Mediamarkt das Regal wechseln. Gar nicht erst besuchen, ja. Ja. Vielleicht kann man sich auch so Begegnungen irgendwie, die spannend werden könnten, ein bisschen aus dem Weg gehen, ne? Also ich habe da neulich auch, apropos aus dem Weg gehen, eine schöne Anekdote gelesen, die war, glaube ich, über irgendeinen Ticket-Provider ist die hochgeladen worden, dass sich Leute beschwert haben. Es gibt den Cloud-Rapper Young Hörn, wie auch immer ausgesprochen, und Cloud-Rap ist ja schon eine sehr spezielle Form von Hip-Hop. Was ist Cloud-Rap? Oh, jetzt, das kann ich dir nicht definieren. Das ist auf jeden Fall, für mich hört es sich immer an, wie es sind sehr langsame Beats, wo dann ungefähr in dem Tonus gerappt wird mit es ist 1996. So, in diese Richtung geht das. Jedenfalls hieß sein Album Eros und die Tour dazu auch Eros. Und dann haben sich Leute beschwert, dass sie Tickets gekauft haben für Eros Ramazzotti. Oh. Haben sich dann am Einlass schon gewundert, warum Eros Ramazzotti so ein junges Publikum zieht. Und haben dann festgestellt, dass sie, als das Konzert losging, mittendrin in dieser Cloud-Rap-Gang an jungen Leuten stand und wollten dann natürlich ihr Ticket im Anschluss wieder zurückgeben, beziehungsweise wollten Geld zurückerstattet. Haben sie aber nicht bekommen. Ich denke nicht, weil muss man es stand auch mal ja lesen. Auch nur Eros von Ramazzotti. Ja, richtig. Ist nie muss was man genannt auch mal worden. Lesen. Also nur als kleine Anekdote am Rand, wunderschön. Und so kann man sich auch mal öffnen für eine neue Jugendkultur. Also, ja. Das ist. Und apropos Bandnamen und Zentrum Erfurt. Ich war im Zentrum in Erfurt mal bei Frittenbude. Auch sehr geniale so Elektropunk-Band, sehr schön. Und damals Vorband waren The Toten Kreckhuren im Kofferraum. Es war ein Kollektiv aus 7, 8 Damen, die auf der Bühne sich bestialisch besoffen haben und dazu Lieder gegrölt haben mit Ich brauche keine Wohnung oder Hearts Christmas und so. Es war ein sensationelles Spektakel und ich muss auch sagen, ich habe die Band auch im Nachhinein noch ein bisschen verfolgt, weil alleine der Name hat mich schon so mitgenommen, dass ich dachte, hier passiert irgendwie was völlig Abgefahrenes. So. Hatte das so einen künstlerischen Touch schon eher oder war das? Es war jetzt nicht nur einfach nur auf Saufen angelegt. So. Es hat auf jeden Fall hinter jedem Titel, so sehr es manchmal auch nach Suff und Co. geklungen hat, war immer noch irgendwo so ein Gesellschaftsaspekt. Okay. Und ich glaube, es wurde auch sehr viel damit gespielt, dass irgendwie auch Frauen in der Szene irgendwie die Oberhand gewinnen wollen. Beziehungsweise war das dann auch so, dass in der Band 7 Frauen vorne standen und 2 oder 3 Herren hinten die Instrumente bedient haben, so um da auch ein bisschen zu zeigen, dass hier ganz klar das Männermonopol angegriffen wird. Hatten die dann auch mal einen Namen, also ein Lied mit einem Herrennamen drin oder leider nicht, ne? Tatsächlich? Ronny und Clyde. Nein. Doch. Ach, wie schön. Tatsächlich. Wie schön. Siehst du, solche Frauen braucht das Land. Und auch schön, die Künstlernamen der Bandmitglieder, wie zum Beispiel Nadja Triebtäter, Luise Fuckface oder Christinager. Also auch da, die eigenen Künstlernamen sind schon wunderbar. Also kann ich nur jedem mal ins Herz legen, The Toten Crackhuren im Kofferraum. Das ist mal, was anderes. ich habe auch noch ein paar Bandnamen mitgebracht. Ich habe mal nach besonders langen Bandnamen geschaut. Und nun ja, die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig und wahrscheinlich gibt es da draußen den oder die ein oder anderen, die sagen, natürlich sind das nicht die längsten, aber ich bin hier mal auf Godspeed You Black Emperor gestoßen, eine kanadische Rockband, deren Namen so viel bedeutet wie Gute Reise, Dir, Schwarzer Kaiser. Und die beziehen sich wohl auf einen Film, auf eine Dokumentation einer japanischen Biker-Gang aus dem Jahre 1976. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die man ja mal erzählen kann, auch, wenn man bei den Schwiegereltern ist. Finde ich auch. Dann habe ich eine Band gefunden, das ist deutscher Elektropunk. Punk Soul Loving Bill and the Rod Taylor Body Double Merchandise. Apropos Merchandise, ist es doch wahrscheinlich auch dann teurer, wenn du so einen langen Namen hast, weil du musst ja viel mehr drucken lassen auf alles, was das du kann so sein. Du musst so erfolgreicher machen. Werden, du bist zum Erfolg gezwungen. Ne? Es ist auch bei Google die Suche, also es ist so ein langer Bandname hat nicht nur Vorteile, glaube ich. Das wird so sein. Und der bleibt auch nicht so im Kopf. Ne? Also marketingtechnisch ist das jetzt nicht so, also da würde dir wahrscheinlich jeder Marketing-Experte sagen, lass mal die Finger davon, mach mal lieber Take Z oder sowas. Aber ich habe hier noch ein paar Jungs. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie, Silver Mount Zion, Memorial Orchestra and Dra-La-La Band with Choir. Auch wieder eine kanadische Experimentalband, Post-Rock. Auch schön. Ja, aber ziemlich spannend. Also bei denen habe ich schon mal reingehört. Tolle Musik und dann bin ich auf was gestoßen. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Ich werde es versuchen. Ich habe mir es klein gestückelt, weil es so kompliziert auszusprechen ist. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, pass auf. Para Cocci Dioido Mycosis Broctidisa Mucosis. Jetzt das noch schnell hintereinander gelegt und dann ist es richtig ausgesprochen. Das klingt nach Erkrankung, nach Pilzerkrankung. Ja, du bist vorbereitet, gib's doch zu. Nee, das habe ich. Du kennst dich aus. Ich war der Proktologe, wie bereits zu Beginn erwähnt. Sehr gut, also es ist wirklich, das bezieht sich wohl auf 3 verschiedene Krankheiten. So eine Pilzerkrankung, hast du recht. Siehste, und bei mir hat immer jeder gesagt, aus dem wird nichts. Richtig, ja. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Eine Entzündung und noch ein Tumor, der da reinkommt. Okay. Ja, mexikanische Grindcore-Band. Grindcore. Grindcore. Wer da mal reinhören möchte, ist. Ich wollte gerade fragen, hast du uns nicht mal so ein schönes, an so einem Sonntagnachmittag, so ein kleines Grindcore-Stück? Ich habe drüber nachgedacht, aber ich dachte mir, das könnte zu hart sein. Stattdessen habe ich noch eine Band gefunden und das wäre dann vielleicht auch, ja, wo ich mal sagen würde, bereit den Plattenteller vor. Ich habe eine Band gefunden, auch ein nicht gerade griffiger Bandname. Upsy, Downsy, Leftsy, Rightsy, ABC plus Start. So heißt die Band. Ich denke, Post-Rock, Math-Rock habe ich noch gelesen. Oh also, ja, da habe ich, aber Math-Rock habe ich mich neulich schon mal mit beschäftigt. Das ist ja auch völlig abgefahren, was da die Leute so treiben. Also, und da habe ich jetzt einfach mal das Lied Cascades mitgebracht und wir hören mal rein. Ich fand es ganz angenehm. Dann viel Spaß damit. Schauen wir mal, was du uns da Schönes mitgebracht hast. Hier bei Bäckerfaust am Sonntagnachmittag. Viel Spaß. Ja, Cascades. Von Upsy, Downsy, Leftsy, Rightsy, ABC plus Dart. Wunderbares Stück Musik, was du uns hier mitgebracht hast. Ja, finde ich auch. Also ganz wirklich neu entdeckt. Ich finde, lohnt sich. Ich werde die Augen offen halten, ob man von der Band noch mehr entdecken kann. Ich habe leider überhaupt nichts weiter von ihnen gefunden. Also weder woher die Band kommt, noch... Okay. Also ja, war ein Glücksgriff. Also ja. War ein Glücksgriff. Ich bin gespannt. Ja, hast du uns noch was Schönes mitgebracht? Ich bin weiter noch ein bisschen beim Thema verrückte Namen, beziehungsweise Namen, die schon ansagen, in welche Richtung das Ganze geht, weil ich glaube, wir hatten das in der letzten Sendung schon mal, es ist jetzt das neue Album von Die Nerven rausgekommen. Wunderbare Band, Fake heißt das Album und ist, glaube ich, das dritte Album des Trios aus Stuttgart. Und wunderbar, Die Nerven, wie der Name schon verrät, es ist so eine neue Post-Punk-Generation plötzlich aufgetaucht und die ist so seit den letzten 5-6 Jahren, habe ich das so mitgekriegt, wahrscheinlich geht es schon länger, aber bis es zu mir übergeschwappt ist, hat es einfach wieder ein bisschen gedauert, aber wie die Namen schon verraten, ist hier einfach irgendwie, es steckt überall viel Wut drin. Also so und auch Ablehnung gegenüber dem, was so in der Gesellschaft passiert. Und da gibt es zum Beispiel dann auch Karies, heißt auch eine weitere sehr gute Band, der Schlagzeuger angehört von Die Nerven. Also es ist alles auch wieder irgendwie verknüpft. Auch sehr gut finde ich Pisse. Okay. Die Band Pisse mit ihrem Album mit Schinken durch die Menopause. Kommen aus Hoyerswerda tatsächlich, hier aus Thüringen und sind auch absolut mit Anti-Haltung unterwegs, also wie die Namen schon sagen. Und zum Beispiel bei Pisse war ich im Plattenladen und habe einen Herrn auf einem Plattencover gesehen, der sein Genital nach hinten geklemmt hat und die Beine zusammengepresst hat und dazu halt der Name groß Pisse mit Schinken durch die Menopause und dann noch mit Hits wie, ich glaube, es ist ja auch egal, allein der Albumtitel hat mich schon so mitgenommen, dass ich dachte, die Platte muss ich unbedingt mitnehmen. Also auch momentan sehr gehypt durch Bela B., den Schlagzeuger von Die Ärzte, der irgendwie auch in jedem Mikro erwähnt, wie toll er die Band findet. Echt, ja? Also ja, Wahnsinn. Und da, aus dieser Ecke kommt gerade ganz viel. Also ich glaube, es ist mittlerweile auch so im Mainstream angekommen, dass man auch wieder sagen muss, ich glaube so gerade den Bandmitgliedern von Die Nerven geht es auch teilweise auf den Sack, weil dann jetzt wieder diese Zeit losgeht, dass man sagt, jetzt kommt diese Nirvana-Area und ihr seid jetzt da, da wie damals Crunch aufkam, seid ihr jetzt da die alles revolutionieren. Das ist dann, glaube ich, auch gar nicht so gewünscht in den Bands, dass sie auch wieder in diesen Fokus rücken, dass sie so in den Medien dann so breit getreten werden. Ja, so. Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Wahrscheinlich kommt jetzt so dieser Punkt, die große Spitze, alle springen auf den Zug auf und eigentlich geht es jetzt schon wieder bergab. Also vielleicht, man weiß es nicht, ja. Wäre schade. Ja, das stimmt. Und auch hierzu nicht zu vergessen, weil wir wollen ja auch weiterhin an die wunderbaren Frauenbands da draußen auch erinnern, gibt es dann auch so diese Anti-Haltung, nur sie wird anders ausgelegt. Da habe ich ein Stück mitgebracht von Die Heiterkeit im Zwiespalt. Die Heiterkeit ist auch das Schöne, weil der Name so weit entfernt ist von dieser doch melancholisch tragenden Stimmung. Und es ist so, also ich habe mir das Album angehört und es hat mich einfach gepackt und mitgenommen. Genauso wie auch zu erwähnen, in dem Atemzug ist Schniepo Schranke. Auch zwei Damen, die sich beim Studium kennengelernt haben, ich glaube beide im Musikstudium und ziemlich schnell gemerkt haben, dass sie mit diesem ganzen Pop-Quatsch, den viele andere irgendwie alle machen wollen, nichts anfangen wollen und haben dann auch Lieder gemacht mit so Titel wie Cluburlaub oder auch Pisse und wo es auch einfach nur um die abartigsten Themen geht, aber die halt so schick aufbereitet und auch teilweise in so schönen harmonischen Gewändern, dass so dieses ganze Textliche teilweise so ein bisschen verloren geht, weil einfach die Melodie passt. Okay. So. Es tritt wirklich in den Hintergrund so ein bisschen. Nee, auch es ist schon, es ist natürlich schon also, auf Konfrontation okay, und okay. Auf so also auf Konflikte mit gewissen Gesellschaftsformen ist es angelegt, Provokation, ganz klar. Aber es ist halt so, dadurch, dass es so wunderschön verpackt ist, hört man auch mal ein Lied und kriegt einfach so vorbei was rauscht, so vorbeirauscht so, bei vielen, wenn man sich jetzt nicht so intensiv mit Texten oder so beschäftigt. Ja. Aber wie gesagt, habe ich die Heiterkeit mitgebracht, um hier eine tolle Band zu unterstützen. Und zwar von dem Album Pop und Tod 1 und 2. Und ich denke, es wird dir auch gefallen. Ich lege die Platte auf und starte mal den Rekorder. Viel Spaß. Lauschen. Zwiespalt mag ich euch so gern. Zwiespalt im Zwiespalt, Zwiespalt. Die großartigen Die Heiterkeit aus ihrem Album Pop und Tod 1 und 2 im Zwiespalt. Also ich muss sagen, tolle Entdeckung. Also finde ich fantastische Stimme. Auch das ganze Album ist ungefähr auf dieser Stimmung angelegt. Und es ist halt auch wieder ein Album. Es ist nicht einfach so zum Weghören da. Es ist schon, du solltest dir Zeit nehmen für das Album und dann packt's aber. Aber ich finde, die Stimme lädt auch wirklich ein zum Zuhören. Ne? Ja. Also es ist markant, es ist nicht irgendwie so was so an dir vorbeirauscht, sondern ja, macht Spaß. Erinnert ein bisschen an die, an Hildegard Knef so ein bisschen. Ja, so irgendwie von, so klassisch, so. Keine Ahnung, also hat mich also, gleich ich mitgenommen. Mag's. Ja? Produziert übrigens von Moses Schneider, dem großartigen Produzenten. Es ist immer schlimm, immer wenn ich Musik finde, sei es auch diese ganzen letzten Togotronic-Alben, Beatsticks-Alben, Chuckemack und Co., alles Moses Schneider produziert. Alles Live-Mitschnitte aus dem Proberaum irgendwie zusammengefuchtelt, um dann diese, auch dieses, du bist so fernab, die von jeder macht seine Spur. Es ist so live, die Energie gebannt ist es immer wieder. Also Moses Schneider, wunderbar. Also kann ich immer nur wieder sagen. Alles, was der Mann produziert, ist, wird zu Gold. Also in meinen Ohren. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind schon fast am Ende, nicht wahr? Es ist leider schon wieder so. Ist, hier bei Bäckerfaust, so. Ihrer Lieblingsradiosendung also, am Sonntagnachmittag. Ich kann vielleicht noch ein paar kleine Infos am Rande geben. Ich habe noch ein paar Infos. Ich habe noch ein paar uns. Bands gefunden und deren Namen, wie sie sich so entwickelt haben. Vielleicht ganz schnell. Also Black Sabbath, weißt du, wie die zu ihrem Namen gekommen sind, zufällig? Nee, ich kenne nur die Story, wie Ozzy Osbourne zur Band dazu gestoßen ist. Das weiß ich nur, aber wie der Name der kommt. Der Bandname muss wohl entstanden sein, als Ozzy Osbourne und Butler sind wohl zusammen auf der Straße gewesen und haben vor einem Kino eine große Menschenmenge gesehen und die wollten alle in einen Horrorfilm rein und die dachten sich so, wenn die das mit Filmen hinkriegen, dann sollten wir das vielleicht mal auf Musik übertragen und der Film hieß Black Sabbath. Das erste Lied, was sie produziert haben, hieß wohl dann auch Black Sabbath und dann hatten sie ihren Bandnamen. Genauso spannend ist Nirvana. Nirvana hat sehr, sehr lange gebraucht oder sehr, sehr viele Anläufe gebraucht, bis sie Nirvana hießen. Sie hießen wohl erstmal Pencap Chew, sie hießen mal Bliss, sie hießen mal Ed Ted Fred und Skid Row. das muss alles mehr oder weniger in einem Jahr passiert sein. Also immer mal neue Namen aufgelegt und ausprobiert wahrscheinlich, was rauskommt. Wie viele verschiedene Namen dann jetzt doch auch bei H&M so an der Stange hängen würden, ne? Wenn irgendein anderer Name davon geschafft hätte. Ja, ist wirklich krass. Und bei Pink Floyd, das ist zum Beispiel auch so gewesen. Die sind auch wirklich, die haben ganz viel ausprobiert. Sigma 6, The Spectrum 5, The Screamin', Ab Debs. Und am längsten hießen sie wohl, also vor Pink Floyd, The T-Set. The T-Set. Und eine Zeit lang hießen sie auch mal The Megadeths. Ja, fand ich sehr lustig. Das aber nur noch mal so am Rande. Ja, und vielleicht frage ich dich mal, 2017, was sind die beliebtesten Vornamen? Für die beliebtesten Mädchen und Vornamen? Jungs. Ja. 2017. Also, mittlerweile ist, glaube ich, Elias wieder ein Stück abgerutscht. War irgendwie auch mal eine Zeit lang so ganz großer Boom, jetzt langsam Abfall. Ich glaube so, wir bewegen uns ja wieder mehr so in diesen klassischen Namen und haben dann wahrscheinlich sowas wie Paul, Felix, Friedrich, Mädchenname, Marie, Lena, Lea. Tja, bist raus. Ben und Emma. Ben und Emma sind es wohl gewesen. Damit also ich glaube, mit den klassischen Namen Emma, das passt. Gucken wir nochmal ganz kurz in das Jahr 1900. Was hat man denn dafür? Friedrich, Marie, Lena. es war Wilhelm und Anna. Aber Wilhelm finde ich... Wilhelm und Anna finde ich auch. Also Anna ist schon wieder angekommen im Jetzt. Und Wilhelm ist noch ein Stück weg, ne? Aber alleine Wilhelm wegen dem großartigen Tomtes-Song. Wilhelm, das war nichts. Ja. Allein deswegen hätte ich... Naja, du kannst ja noch überlegen. Also, liebe Hörer da draußen. Vielleicht macht ihr noch Vorschläge. Liebe Hörerinnen, wer bereit ist für einen Wilhelm in seinem Leben, melden Sie sich bitte. Unter superheißerscheiß@gmail.com. Tja. Da ist unsere Sendung schon langsam vorüber. Ach, wie schade. Bleibt uns noch Zeit für das Liedchen? Das auf jeden Fall. Und auch Bäckerfaust, ihr Musikmagazin, hier auf Radio Frei, jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr. Oder auf ihrem Podcast-Endgerät, immer und überall erreichbar und abhörbar. Wir freuen uns immer über Feedback. Tatsächlich sind die ersten Bewertungen auch eingetroffen und aktuell bewegen wir uns noch over the top, würde ich sagen. Wie immer. Vielen Dank dafür. Und auch gerne weiter bewerten, gerne Podcasts runterladen, Radio Frei auch die ganze Woche 24 Stunden laufen lassen, weil es jede Sendung hier verdient hat. Wir bedanken uns auch, dass wir den Sendeplatz haben dürfen und wünschen einfach erstmal einen guten Juni. Ja, und wir freuen uns drauf, wieder bei euch sein zu können demnächst. Ja, wenn wir nicht gerade auf irgendwelchen Festivals rumschwirren, wie zum Beispiel beim großartigen Rock am Berg. Tja. Ich glaube, vom 16. bis 18. Juni. Ja, ich glaube, da bist du gut informiert. Ja, und ansonsten schöne, sonnige Tage. Ja. Wir wünschen Ihnen nur das Beste. Und dann bringen wir jetzt noch zum Schluss ein kleines Lied der Band Nirvana. Von der Band Nirvana? Wollen wir Nirvana hören? Oder hast du noch was anderes? Ich habe auch noch was anderes. Ja, dann sag mal. Aber ich weiß nicht. Darf man Nirvana nicht spielen? Ich glaube, das steht... Ich glaube, wir hören einfach mal rein. Ist nochmal ein schöner... ein Mädchenname. Das Lied heißt Polly vom Album Nevermind. Ich glaube, das kennt jeder. Ich lasse das schon mal im Hintergrund langsam einlaufen. Ne? Und wir verabschieden uns damit. Die professionellen Radioleute. Richtig. Machen. Und damit sind wir raus. Viel Spaß. Viel Spaß. Bleiben Sie uns treu. To put out the blowtorch. Isn't he? don't see limit clear.